Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 9. Und wieder einen schönen guten Morgen. Wir sind bei Vers 12 in 1. Korinther 2 aus der Passion-Übersetzung. Hier sagt uns der Apostel Paulus: Denn wir haben nicht den Geist dieses Weltsystems empfangen, aber den Geist Gottes. Ich weiß, das ist nur die Hälfte des Satzes, aber halten wir an dieser Stelle an. Ich bin wirklich froh, dass die Passion-Übersetzung dieses Wort mit Weltsystem übersetzt. Und ich sage dir warum. Denn in den meisten Bibeln steht Geist dieser Welt. Was bedeutet aber diese Welt? Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für das Wort Welt. Es gibt die geschaffene Welt, die wir sehen. Es gibt auch die Menschen, die ein Teil dieser Welt sind. Wenn die Bibel aber sagt, dass wir nicht den Geist dieser Welt empfangen haben, bedeutet das eigentlich des Systems dieser Welt. Ich möchte, dass du jetzt ein bisschen mit mir nachdenkst. Wenn wir den Geist dieses Weltsystems nicht empfangen haben, warum sollten wir uns dann diesem Weltsystem hingeben? Warum sollten wir so handeln, wie es uns dieses Weltsystem lehrt? Es ist ein ganz anderer Geist. Hinter diesem Weltsystem stehen Menschen und hinter den Menschen stehen Geister. Genauso wie hinter Gottes Reich Menschen stehen und hinter diesen Menschen auch wiederum Geister. Im Reich Gottes gibt es also Menschen, die sich dem Heiligen Geist hingeben. Es gibt Menschen, die mit den Engeln arbeiten, die Geister sind. Und hinter dem Weltsystem gibt es Menschen, die sich den Dämonen hingeben, die auch Geister sind. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, dass ein Christ sich dem Geist des Weltsystems hingibt. Wenn du aufmerksam studierst, hat die frühe Gemeinde das auch nicht getan. Die frühe Gemeinde war bekannt als eine Gruppe von Menschen, die sich weigerte, sich diesem Weltsystem zu beugen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in Europa und habe mit einem unglaublichen Mann Gottes gesprochen. Ich kenne ihn seit, meine Güte, ich weiß nicht, vielleicht 35 Jahren oder länger. Er ist ein äußerst gebildeter Mensch. Er ist älter als ich und hat viel über die frühe Gemeinde geforscht und studiert, warum diese so kraftvoll war. Wir saßen zusammen und redeten. Wir hatten eine unglaubliche Nacht und einen unglaublichen Morgen. Dann fing er an, mit mir über etwas zu reden, was ich irgendwie wusste, aber nicht so gut recherchiert hatte wie er. Er sagte, dass die frühe Gemeinde sich nie politisch engagiert hat. Dann sagte er, dass sie die Politik nie bekämpft oder sich ihr unterworfen haben. Weder das eine noch das andere. Denn sie haben ganz klar verstanden, dass es zwei verschiedene Systeme sind, die nicht zusammenpassen. Heute scheinen viele Menschen nicht zu verstehen, dass wir nicht den Geist dieses Weltsystems empfangen haben und deshalb auch nicht dazugehören können. Das ist zwar nur meine Meinung, aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, wenn du dieses Weltsystem bekämpfst, dann bist du immer noch ein Teil davon. Du stehst vielleicht auf der anderen Seite, als du denkst, aber du bist immer noch in dieses Weltsystem eingebunden. Warum sollten wir also in ein Weltsystem verwickelt sein, wenn wir nicht den Geist des Weltsystems empfangen haben? Schau, was die Bibel hier sagt. Sie sagt nicht nur, dass wir den Geist dieses Weltsystems nicht empfangen haben, sie schreibt auch in Vers 12 ein weiteres göttliches Aber. Denn wir haben nicht den Geist dieses Weltsystems empfangen, aber den Geist Gottes, damit wir alles verstehen und erfahren mögen, was die Gnade über uns ausgeschüttet hat. Ist es nicht interessant, dass Paulus hier ein Aber einfügt? Ich möchte also sagen, dass du, wenn du ein Mensch bist, der sich ständig dem Geist dieses Weltsystems hingibt und beugt, nicht kontinuierlich alles erleben kannst, womit die Gnade dich überschüttet hat. Denn das gehört zu einem ganz anderen System. Schau, ich will Teil des Reiches Gottes sein und mich nicht um das System dieser Welt kümmern. Unser Reich ist das mächtigere Reich. Aber dieser Satz hat noch viele weitere Bedeutungen. Wenn wir den Geist dieser Welt nicht empfangen haben, bedeutet das, dass unser gesamtes Denken und Handeln dem Denken und Handeln des Systems dieser Welt entgegengesetzt sein muss. Ich habe eine ganz einfache Frage, die du dir praktisch stellen kannst. Schau in dein tägliches Leben. Wie triffst du deine täglichen Entscheidungen? Entscheidest du täglich auf der Grundlage des Systems dieser Welt oder auf der Grundlage des Reiches Gottes, in dem Jesus der König ist? Diese Frage ist wichtig. Dann bis morgen.